einen Spacer, Frau. Ich will in deiner Liebe. Ich habe deine Liebe nötig. Ich kann nicht durchgehen. Ich muss doch sicher sein. Ich komme dann von Space. Ich will wissen, ob ich kann tun. Meine Liebe ist sicher. Meine Liebe ist sicher. Du musst dich keine Sorgen machen. Ich will dich keinen Weinen tun. Ich will dich allein mal lieben. Wir können das doch overtun. Komm und sei dann mein Lieben. Du warst denn mein Einbefahren. Lassen Sie mich dein Fan sein. Ich will in deiner Liebe. Thank you.